Was die Verantwortlichen bei der Bahn in ihrem Streben nach Effizienz und Gewinn als Ballast ansahen, entpuppt sich heute als fehlende Infrastruktur für einen resilienten Betrieb. Weichen, Signale und Ausweichgleise sind notwendige Bauteile einer Bahn, die nicht bei jedem Problemchen stundenlange Verspätungen einfährt. Doch diese Hardware ist weg. Und bisher fehlt es an dem klaren Signal, die Bahn wieder so auszustatten, dass nicht alles auf Kante genäht ist und die kleinste Störung endlose Verspätungen produziert. Im Gegenteil. Deutschland liegt seit langem bei staatlichen Investitionen in die Schieneninfrastruktur im internationalen Vergleich ganz weit hinten, schreibt die Allianz pro Schiene. Im Jahr 2012, in der Dienstzeit von Verkehrsminister Ramsauer, CSU, gab der Spitzenreiter Schweiz 349 Euro pro Person für die Schieneninfrastruktur aus, Österreich 258 Euro, Deutschland nur 51 Euro. Also gerade mal rund ein Siebtel dessen, was sich die Schweiz die Bahn kosten ließ. 2016 unter Verkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU, waren es in der Schweiz 378 Euro, in Österreich 198 Euro und bei uns 64 Euro. 2021 schließlich, in der Dienstzeit von CSU-Mann Andreas Scheuer, investierte Luxemburg 607 Euro und die Schweiz 413 Euro, während Deutschland auf dem viertletzten Platz landete, mit 124 Euro pro Einwohnerin. Noch dramatischer wird der Unterschied, wenn man bedenkt, dass das Schweizer Netz ohnehin seit jeher in einem viel besseren Zustand ist und dennoch so viel Geld hineinfließt. Das muss Deutschland erstmal aufholen. Mit einem Drittel der Investitionen pro Kopf wird es schwierig. Es mangelt uns dabei eigentlich nicht am Geld. Es wird nur falsch ausgegeben, nämlich für immer neue Straßen. Deutsche Verkehrspolitik ist immer noch wesentlich Straßenverkehrspolitik, resümierte Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung. Ramsauer, Dobrindt und Scheuer könnten prioritätengemäß auch als die drei von der Tankstelle in die verkehrspolitische Geschichte eingehen. Die Bahn muss anderes erwirtschaften als Renditen. Stand heute kann die Deutsche Bahn AG ihre Rolle als attraktiver Treiber der so dringend benötigten Verkehrswende nicht erfüllen. Und das ist fatal. Denn um im Verkehrsbereich Treibhausgase einzusparen, würde es sehr helfen, viel mehr Verkehr auf der Schiene abzuwickeln. Das deutsche Klimaschutzgesetz schreibt beim Schreiben dieses Buchs noch auf die Tonne genau fest, wie viel CO2 Autos, Lkw, Busse und Flugzeuge jedes Jahr reduzieren müssen. Dass die Ampel nun die sektorspezifischen Klimaziele abschaffen will, ändert nichts daran, dass wir die Bahn unbedingt brauchen, und zwar eine weitverzweigte, digitale, schnelle, pünktliche, stabile und auf andere Verkehrsmittel abgestimmte Bahn, kurz eine gute Bahn. Das Problem ist nur, dass eine solche Bahn nicht zugleich Gewinne abwerfen kann. Oder andersherum, wer die Bahn dazu bringen will, dass sie Rendite erwirtschaftet, zwingt sie zugleich, an Leistungen für die Menschen in Deutschland zu sparen. An Geld verdienen ist natürlich erstmal nichts auszusetzen. Auch die Vorstellung, dass staatliche Unternehmen nach wirtschaftlichen Maßstäben geführt werden, ist nicht grundsätzlich falsch. Doch in der neoliberalen Euphorie, die die Privatisierung der Deutschen Bahn begleitete, ging eine wesentliche Perspektive verloren. Die Bahn ist kein Unternehmen wie jedes andere. Die Eisenbahn wird im Grundgesetz mehrmals erwähnt. Der Bund wird verpflichtet, das Schienennetz so auszubauen, dass dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, Rechnung getragen wird. Denn eine gut funktionierende Bahn macht unser Land lebenswerter und stellt grundlegende Infrastruktur für die Mobilität der Menschen in Deutschland zur Verfügung. Es scheint plausibel anzunehmen, dass eine schnelle, pünktliche und berechenbare Bahn auf der Schiene auch mehr mobiles Büro erlauben würde und damit die volkswirtschaftliche Produktivität positiv beeinflussen dürfte. Die Rendite, die eine gute Bahn erwirtschaftet, lässt sich jedoch nicht nur in Euro beziffern. Ihre eigentliche Aufgabe ist nämlich ein Plus an Lebensqualität und ein Minus bei den Treibhausgasemissionen.